Deutschlandradio Kultur 2254 2254. Nachtgespräche am Telefon von 1.05 Uhr bis 2 Uhr. Unser Thema heute: Die Schule soll auf das Leben vorbereiten. Brauchen wir ein Unterrichtsfach Wirtschaft? Wie sollten wirtschaftliche Zusammenhänge vermittelt werden? Welche anderen Fächer könnten darunter leiden, wenn es das Fach Wirtschaft gäbe? Ihre Meinung ist gefragt. Rufen Sie uns an unter der Nummer 00800 2254 2254. 00800 2254 2254. Das Hörertelefon ist jetzt geschaltet. Deutschlandradio Kultur. Lesung. Ein Walfangschiff war seine Universität. Hermann Melville wusste Bescheid über die Welt der Meere, über Harpunenjagd und Leviathane. In seinem 1851 erschienenen Roman Moby Dick schildert er die atemberaubende Jagd nach dem weißen Wal, jenem Meeresungeheuer, das viele große Walfänger zerfleischt hat und den Ahab auf einen fanatischen Widersacher stieß. In die dramatische Geschichte hat Melville mal sentimental, mal rebellierend Gedanken über Gott, die Naturgewalten und das erlebte Unrecht eingestreut. Dieses Meisterwerk der amerikanischen Literatur wurde von Friedhelm Rathjen neu übersetzt. In unserer Reihe Große Romane neu übersetzt hören Sie einen Auszug aus dem Klassiker von Hermann Melville mit Christian Brückner, der die Geschichte von Moby Dick vollständig für ein Hörbuch eingelesen hat. Ich, Ishmael, war einer aus jener Mannschaft. Meine Schreie waren in denen der übrigen aufgegangen. Mein Schwur war mit dem ihren verschweißt worden. Und mächtiger schrie ich und stärker hämmerte und vernietete ich meinen Schwur des Grauens in meiner Seele wegen. Ein wildes, mystisches, sympathetisches Gefühl war in mir. Ahabs unverlöschliche Fehde schien die meine. Mit gierigen Ohren nahm ich die Geschichte jenes mörderischen Monstrums auf, gegen das ich und all die anderen unsere Schwüre der Gewalt und der Rache getan. Schon seit geraumer Zeit, wenn auch nicht ohne Unterbrechungen, hatte der einzelgängerische, einsame weiße Wal jene barbarischen Meere heimgesucht, die am meisten von den Pottwalfängern aufgesucht werden. Aber sie wussten nicht alle um seine Existenz, nur wenige, vergleichsweise, hatten ihn bewusst gesehen. Wohingegen die Zahl derer, die ihm tatsächlich und bewusst schon einen Kampf geliefert, wirklich klein war. Denn wegen der großen Zahl der Walkreuzer, der ungeordneten Weise, in der sie über die ganze Wasserweite versprengt, viele von ihnen ihre Streifzüge in entlegene Breiten abenteuerlich vorantreibend, so dass sie selten oder nie im ganzen ununterbrochenen 12-Monatslauf oder länger noch einem einzigen neuigkeitenbringenden Segler gleich welcher Art begegneten, der unabsehbaren Länge jeder einzelnen Reise, der Unregelmäßigkeit der Zeiten, da man von der Heimat segelte, all diese zusammen mit anderen Umständen, unmittelbaren und mittelbaren, behinderten lange die Verbreitung der in sonderlich charakteristischer Weise Moby Dick betreffenden Nachrichten über die ganze weltweite Walfangflotte. Es war schwerlich anzuzweifeln, dass etliche Schiffe zu diesem oder jenem Zeitpunkt oder auf diesem oder jenem Meridian von der Begegnung mit einem Pottwal von ungewöhnlicher Größe und Arglist berichtet hatten, welch selber Wal, nachdem er seinen Angreifern großen Schaden bereitet, ihnen gänzlich entkommen war. Manchen Geistern schien es gar keine unbillige Annahme, muss ich sagen, dass der fragliche Wal kein anderer als Moby Dick gewesen sein müsse. Jedoch war in jüngerer Zeit der Pottwalfang durch verschiedene und nicht seltene Fälle großer Wildheit, Tücke und Arglist seitens des angegriffenen Ungeheuers gezeichnet. Daher kam's, dass diejenigen, die zufällig, ohne es zu wissen, Moby Dick einen Kampf lieferten, dass solche Jäger vielleicht sich zum überwiegenden Teil damit beschieden, das eigentümliche von ihm verursachte Entsetzen mehr wie die Dinge standen, den Gefahren des Pottwalfangs im Allgemeinen zuzuschreiben als der besonderen Ursache. Auf diese Weise war bis dato zumeist auch das unglückselige Zusammentreffen zwischen Ahab und dem Wal allgemein betrachtet worden. Und was jene betrifft, die zuvor bereits über den weißen Wal in Kenntnis gesetzt, seiner zufällig angesichtigt wurden. Zu Beginn der ganzen Sache hatten sie ein jeder, fast jedenfalls, seinethalben ebenso kühn und unerschrocken weggefiert wie bei jedem anderen Wal dieser Art. Doch auf die Dauer ergaben sich solche Missgeschicke bei diesen Jagdaktionen, nicht beschränkt auf verstauchte Knöchel und Handgelenke, gebrochene Glieder oder malmende Amputationen, sondern verhängnisvoll bis zur letzten Stufe des Verhängnisses. Diese wiederholten unglückseligen Gegenschläge, die alle sich summierten und ihre Schrecknisse auf Moby Dick häuften, diese Sachen alle waren weit herumgegangen, um die Standfestigkeit vieler tapferer Jäger zu erschüttern, zu denen die Geschichte vom Weißen Wal schließlich gedrungen war. Auch unterließen es wilde Gerüchte aller Arten keineswegs weiter zu übertreiben und die wahren Geschichten dieser tödlichen Begegnungen noch mehr zu umgruseln. Denn nicht nur erwachsen ganz natürlich fabulöse Gerüchte gerade aus dem Leib aller überraschenden, schrecklichen Ereignisse, wie der hingeschlagene Baum seiner Schwammkultur Leben verleiht, sondern im maritimen Leben noch weit mehr als in dem der Terra Firma wuchern wilde Gerüchte, wo immer irgendeine geeignete Wahrheit ihnen Gelegenheit gibt, sich daran festzuhaken. Und da das Meer in dieser Angelegenheit das Land übertrifft, so übertrifft der Walfang jeden anderen maritimen Lebensbereich an Unglaublichkeit und Furchtbarkeit der Gerüchte, die dort bisweilen im Umlauf sind. Denn nicht nur sind die Walfänger in ihrer Gesamtheit unausgenommen von jener Unwissenheit und Abergläubigkeit, die allen Seeleuten erblich ist, sondern von allen Seeleuten werden sie bei weitem am direktesten in Kontakt mit allem gebracht, was am Meer so erschreckend ungewöhnlich ist. Aug in Auge werfen sie nicht nur einen Blick auf seine größten Wunder, sondern liefern ihnen, Hand am Rachen, den Kampf. Kein Wunder also, dass unablässig an Umfang gewinnend, allein durch das Weiterreichen über ausgedehnteste Wasserräume, die hinausposaunten Gerüchte vom Weißen Wal schließlich alle Arten krankhafter Anspielungen und halb ausgebildete fötale Mutmaßungen über übernatürliche Kräfte in sich einbeschlossen, die Moby Dick am Ende mit neuen Schrecknissen, entliehen von keinem für das Auge existenten Ding, versahen, so dass er in zahlreichen Fällen schließlich eine solche Panik verursachte, dass wenige, welche zumindest durch diese Gerüchte vom Weißen Wal gehört, wenige dieser Jäger willens waren, den Gefahren seines Rachens entgegenzutreten. Doch da waren noch andere und vitalere praktische Einflüsse am Werk. Nicht einmal heutzutage ist der ursprüngliche Ruf des Pottwals, er zeichne sich aufs fürchterlichste vor allen anderen Spielarten des Leviathans aus, in den Köpfen der Walfänger im Allgemeinen ganz ausgestorben. Unter ihnen gibt es heute noch solche, welche, obschon gescheit und beherzt genug, um dem Grönland- oder Glattwal den Kampf anzutragen, vielleicht entweder aus beruflicher Unerfahrenheit oder Unfähigkeit oder Ängstlichkeit ein Kräftemessen mit dem Pottwal ausschlagen. Wie auch immer, es gibt eine Menge Walfänger, in Sonderheit in jenen unter anderem als der amerikanischen Flagge segelnden Walfangnationen, welche nie dem Pottwal feindselig begegnet sind, sondern deren alleinige Kenntnis des Leviathans sich auf das unwürdige Monstrum beschränkt, so im Norden plump gejagt wird. Auf ihren Luken sitzend, werden sie den wilden, fremdartigen Geschichten vom südlichen Walfang mit kindisch-stubenhockerischer Gespanntheit und Ehrfurcht lauschen. Ebenso wenig wird die hervorstechende Ungeheuerlichkeit des großen Pottwals irgendwo mit größerer Einfühlung begriffen als am Bord eines Buges, welcher auf ihn zuhält. Und als hätte die nun erprobte Realität seiner Urgewalt schon in früheren sagenhaften Zeiten ihren Schatten vorausgeworfen, so stellen wir fest, dass einige Buchzoologen, Olafsen und Povelsen dem Pottwal zuschreiben, nicht nur eine Schreckgestalt für jede andere Meereskreatur zu sein, sondern auch so unglaublich grauslich, dass es ihn unablässig nach menschlichem Blute dürste. Nicht einmal bis herab in eine so nahe Epoche wie diejenige Cuviers wurden solche oder beinahe gleichwertige Auffassungen ausgerottet. In seiner Naturgeschichte nämlich bestätigt der Baron höchstpersönlich, dass bei ansichtig werden des Pottwals alle Fische, Haie eingeschlossen, mit den lebhaftesten Schrecken geschlagen sind und sich oftmals im Ungestüm ihrer Flucht mit solcher Gewalt gegen die Felsen stürzen, dass ihr sofortiger Tod bewirkt wird. Und trotzdem die allgemeine Erfahrung in der Fischerei solche Berichte wie diese wohl Lügen zu strafen vermag, ungeachtet dessen wird die abergläubische Überzeugtheit von ihrer ganzen Furchtbarkeit, sogar bis hin zu dem blutdürstigen Punkt bei Povelsen, während mancher Wechselfälle ihres Gewerbes in den Köpfen der Jäger wiederbelebt. Sodass, eingeschüchtert von den ihn betreffenden Gerüchten und Vorzeichen, nicht wenige Fischer sich in Zusammenhang mit Moby Dick der frühen Tage des Pottwalfangs entsannen, als es oftmals schwer fiel, erfahrene Glattwalfänger dazu zu bewegen, sich in die Abenteuer dieses neuen und wagnisreichen Kriegshandwerks einzuschiffen. Wobei solche Männer protestierten, dass, obschon andere Leviathane erfolgversprechend gejagt werden mochten, doch die Verfolgung und Bespähung einer solchen Erscheinung wie der des Pottwals dem sterblichen Manne nicht gegeben sei. Dass es zu versuchen unweigerlich hieße, augenblicklich in die Ewigkeit befördert zu werden. Zu diesem Streitpunkt liegen einige bemerkenswerte Dokumente vor, die konsultiert werden können. Nichtsdestotrotz gab es da manche, welche sogar unter Ansehen dieser Dinge bereit waren, Moby Dick eine Jagd zu liefern, und eine sogar größere Zahl derer, welche nur zufällig Fernen- und Wagennachrichten über ihn ausgesetzt, ohne die genauen Einzelheiten irgendeines bestimmten Unglücksfalles und ohne abergläubische Zutaten, hinlänglich verwegen waren, nicht vor dem Kampfe zu fliehen, wo er sich bot. Eine der bereits angedeuteten Einflüsterungen, wie sie zu guter Letzt in den Köpfen der abergläubisch Veranlagten in Verbindung mit dem Weißen Wal auftraten, war die übernatürliche Einbildung, dass Moby Dick allgegenwärtig sei. Dass er tatsächlich zu ein und demselben Zeitpunkt in gegensätzlichen Breiten angetroffen worden sei. Ebenso wenig war, so leichtgläubig solche Geister auch gewesen sein müssen, diese Einbildung gänzlich frei von einem schwachen Anschein abergläubischer Wahrscheinlichkeit. Denn wie die Geheimnisse der Strömungen in den Meeren sich noch niemals enthüllt haben, noch nicht einmal den gelehrsamsten Forschungen, so bleiben die verborgenen Wege des unter der Oberfläche befindlichen Pottwals seinen Verfolgern großenteils unerklärlich und haben von Zeit zu Zeit die wunderlichsten und widersprüchlichsten Spekulationen darüber hervorgebracht, insonderheit die mysteriösen Methoden betreffend, mit welchen er nach dem Abtauchen in größte Tiefen sich in solch unermesslicher Schnelligkeit an die allerweitest entfernten Stellen befördert. Es ist eine sowohl amerikanischen als auch englischen Walfangschiffen gleichermaßen bekannte Tatsache, und auch eine vor Jahren von Scoresby maßgeblich zu Protokoll gebrachte Tatsache, dass weit im Norden des Pazifik einige Wale erbeutet wurden, in deren Körpern die Widerhaken von in den grönländischen Gewässern abgefeuerten Harpunen gefunden wurden. Ebenso wenig kann bestritten werden, dass in manchen dieser Fälle erklärt worden ist, dass der zeitliche Abstand zwischen den beiden Angriffen nicht sehr viele Tage überschritten haben kann. Folglich, schlussfolgernd, ist von einigen Walfängern angenommen worden, dass die Nordwestpassage, welche dem Menschen so lange ein Problem, dem Wal nie ein Problem gewesen sei. Sodass hier in der realen Lebenserfahrung lebender Männer die Wunder, die man sich in alten Zeiten vom binnenländischen Berg Estrella in Portugal erzählte, unweit von dessen Gipfel ein See gewesen sein soll, in welchem die Wracks von Schiffen zur Oberfläche emportrieben, und jene sogar noch wundersamere Geschichte vom Quell Aretusa bei Syrakus, dessen Wasser, wie man glaubte, über eine unterirdische Verbindung aus dem Heiligen Lande kamen. Diese fabulösen Erzählungen von der Wirklichkeit des Walfängers fast völlig eingeholt wurden. In eine Vertrautheit also mit solchen Wundern wie diesen gezwungen und in Kenntnis dessen, dass der weiße Wal nach wiederholten, unerschrockenen Angriffen lebend entkommen war, da kann es nicht viel Wunder nehmen, dass manche Walfänger in ihrem Aberglauben sogar noch weiter gingen, nämlich Moby Dick nicht nur für allgegenwärtig, sondern für unsterblich erklärten. Denn Unsterblichkeit ist nichts anderes als Allgegenwart in der Zeit. Dass, selbst wenn Wälder von Speeren seinen Flanken eingepflanzt werden mochten, er dennoch unversehrt davonschwimmen werde oder wenn er tatsächlich jemals so weit bedrängt werden könne, dass er dickes Blut blase, solch ein Anblick nichts als ein grässliches Trugbild sein werde, denn wiederum werde in von keinem Blut geröteten Wogen hunderte von Meilen entfernt sein unbefleckter Blas von Neuem auszumachen sein. Doch selbst dieser übernatürlichen Mutmaßungen entkleidet, gab es im irdischen Körperbau und dem unstrittigen Charakter des Ungeheuers genug, um die Einbildungskraft mit außergewöhnlicher Macht zu packen. Denn es war nicht so sehr sein ungewöhnliches Körpermaß, das ihn vor anderen Pottwalen auszeichnete, sondern, wie schon an anderer Stelle geäußert, eine eigentümliche schneeweiße, runzlige Stirn und ein hoher, pyramidischer, weißer Buckel. Dies waren seine hervorstechenden Merkmale, die Kennzeichen, mit deren Hilfe er sogar in den grenzenlosen, unkartierten Meeren denen, die ihn kannten, schon von weitem seine Identität preisgab. Sein übriger Körper war so mit demselben leichentüchernen Farbton gestreift und gefleckt und marmoriert, dass er sich am Ende seine charakteristische Bezeichnung als der weiße Wal erworben hatte. In der Tat ein Name, der durch seine blendende Erscheinung wortwörtlich gerechtfertigt war, wenn man ihn am hellen Mittag durch ein dunkelblaues Gewässer gleiten sah, ein milchstraßenhaftes Kielwasser aus sahnigem Schaum mit güldenem Glimmer übersät, zurücklassend. Es war auch nicht seine außergewöhnliche Größe, noch seine bemerkenswerte Tönung, noch nicht einmal sein missgestalteter Unterkiefer, was den Wal so sehr mit natürlichem Schrecken versah, als vielmehr jene beispiellose, scharfsichtige Arglistigkeit, welche er bestimmten Berichten zufolge immer und immer wieder bei seinen Angriffen an den Tag gelegt hatte. Mehr als alles erregten seine tückischen Rückzugsmanöver größere Bestürzung als vielleicht irgendetwas sonst. Denn wenn er vor seinen triumphierenden Verfolgern herschwamm, mit allen ersichtlichen Anzeichen der Verängstigung, hatte man mehrmals erleben müssen, dass er sich unvermittelt umdrehte und, indem er sich über sie hermachte, entweder ihre Boote zerschmetterte oder sie konsterniert zu ihrem Schiff zurücktrieb. Schon etliche Unglücksfälle hatten seine Jagd begleitet. Aber obwohl ähnliche Missgeschicke, wie wenig sich auf dem Festland auch immer diesbezüglich herumsprach, bei der Fischerei in keinerlei Weise ungewöhnlich waren, so erschien dennoch in den allermeisten Fällen des weißen Wales teuflischer Vorsatz zur Grausamkeit solchermaßen, dass jeder von ihm verursachte Fall von Verstümmelung oder Totschlag keineswegs zur Gänze als Tat eines vernunftlosen Agens angesehen wurde. So urteilt denn selbst, zu welchen Gipfeln wutentbrannten Zorns wohl die Sinne seiner verzweifelten Jäger getrieben wurden, wenn sie inmitten der Späne zermalmter Boote und der versinkenden Glieder zerfetzter Kameraden aus dem weißen Milchgerinnsel heraus, das der unheilvolle Ingrimm des Wales zurückließ, in das heitere, aufreizende Sonnenlicht hineinschwammen, das herunterlächelte wie auf eine Geburt oder eine Hochzeit. Seine drei Boote zerborsten um ihn herum und Riemen und Ruderer gleichermaßen in den Strudeln wirbelnd, hatte sich ein bestimmter Kapitän indem er das Kappmesser aus seinem zerschmetterten Bug an sich riss, auf den Wal gestürzt, wie ein Duellant in Arkansas auf seinen Widersacher, blindlings versuchend, mit einer 6-zölligen Klinge an das klaftertief gründende Leben des Wales heranzukommen. Jener Kapitän war Ahab. Und dann geschah es, dass Moby Dick unvermittelt seinen sichelförmigen Unterkiefer unter ihm durchziehend Ahabs Bein abgemäht hatte, wie ein Schnitter einen Grashalm auf dem Feld. Kein Türk in hohem Turban, kein gedungener Venezianer oder Malaie hätte ihn mit offensichtlicherer Arglist überfallen können. Wenig Ursache bestand darum zu bezweifeln, dass Ahab seit jenem beinahe tödlichen Zusammentreffen unablässig eine wilde Rachsucht gegen den Wal genährt hatte, umso mehr er seiner rasenden Krankhaftigkeit verfiel und zuletzt an den Punkt kam, wo er nicht nur all seine körperlichen Beschwerden, sondern all seine geistigen und seelischen Erbitterungen aus ihm herleitete. Der weiße Wal schwamm vor ihm als monomanische Verkörperung all jener heimtückischen Kräfte, welche manch tiefgründige Männer in sich nagen spüren, bis sie dem Weiterleben mit nur noch einem halben Herzen und einer halben Lunge überlassen sind. Jene unfassbare Arglist, welche von Anbeginn existiert hat, deren Vorherrschaft selbst die Christen der Neuzeit eine Hälfte der Welt zubilligten, die alten Ophiten des Ostens in dem Teufel ihrer Statuen verehrten. Ahab sank nicht nieder und vergötterte sie auf solche Weise, aber indem er die Vorstellung davon, wie im Fieberwahn, auf den abscheulichen weißen Wal übertrug, stemmte er sich, so verstümmelt er war, dagegen. Alles, was am meisten irre macht und peinigt, alles, was den Bodensatz der Dinge aufrührt, alle Wahrheit, die Arglist einschließt, alles, was die Körpersäfte aufzehrt und die Geisteskräfte verzehrt, all die subtilen Dämonismen des Lebens und des Denkens, alles Böse war dem verrückten Ahab aufs Sichtbarste verkörpert und aufs Handgreiflichste angreifbar gemacht in Gestalt Moby Dicks. Auf des Wales weißen Buckel türmte er die Summe all der umfassenden Wut und des Hasses, welche seine ganze Rasse seit Adam je gefühlt. Und dann, als wäre seine Brust ein Mörser gewesen, zerbrach er darin die Schale seines heißblütigen Herzens. Es ist nicht wahrscheinlich, dass diese Monomanie in ihm erst genau im Augenblick seiner körperlichen Zerstückelung entstand. Da hatte er, indem er auf das Ungeheuer einstürzte, das Messer in der Hand, nur einer plötzlichen, leidenschaftlichen, leiblichen Erbitterung die Zügel schießen lassen. Und als er den Schlag hinnahm, welcher ihn zerriss, fühlte er wahrscheinlich nur die zermarternde körperliche Zerfleischung und sonst nichts. Aber als Ahab von diesem Zusammenstoß zur Rückkehr in die Heimat gezwungen, während der Tage und Wochenlang währender Monate gemeinsam mit seiner Pein in eine Hängematte gestreckt lag, mitten im Winter jenes trostlose, heulende Kap Patagoniens umsegelnd, da geschah es, dass sein zerrissener Körper und seine klaffende Seele sich blutend ineinander ergossen und ihn sich so vermischend toll werden ließen. Dass es da erst geschah auf der Heimreise, nach dem Zusammentreffen, dass die letztendliche Monomanie ihn packte, wird nahezu gesichert durch die Tatsache, dass er in Abständen während der Passage zum rasenden Irren wurde. Und wiewohl eines Beines beraubt, lauerte doch eine solche Lebenskraft solchermaßen in seiner Ägypterbrust und wurde noch dazu von seinem Fieberwahn verstärkt, dass seine Gefährten ihn sogar da, wie er segelte, rasend in seiner Hängematte fest anzuschnüren gezwungen waren. In einer Zwangsjacke schaukelte er zum Schlafgewiege der Sturmbrise. Und das Schiff, als es in leidlichere Breiten einlief, mit schwellenden Leesegeln, durchglitt die ruhigen Tropen und allem Anschein nach schien des alten Mannes Fieberwahn mit der Dünung von Kap Horn hinter ihm zurückgelassen. Und er kam aus seinem dunklen Lager hervor in gesegnetes Licht und Gelüft. Selbst da noch, als er jene feste, gesammelte Stirn, wie blass auch immer, darbot und wiederum seine stillen Befehle ausgab und seine Gefährten dem Herrn dankten, dass der fratzenhafte Irrsinn nun gewichen. Sogar da noch raste Ahab in seinem verborgenen Selbst weiter. Menschlicher Irrsinn ist oftmals eine verschlagene und höchst katzenhafte Sache. Glaubt man ihn entflohen, so mag er nur in irgendeine subtilere Form überführt worden sein. Ahabs vollständiger Wahnsinn versiegte nicht, sondern verengte sich zu tieferem Sein. Wie der ungebremste Hudson, wenn dieser edle Nordmann schmal, aber unergründlich tief durch die Hochlandschlucht fließt. Doch wie in seiner engfließenden Monomanie nicht ein Jota von Ahabs breitem Irrsinn zurückgelassen worden war, so war in seinem breiten Irrsinn nicht ein Jota seines großen, naturgegebenen Scharfsinns untergegangen. Was zuvor lebendiges Agens gewesen, wurde nun lebendiges Werkzeug. Wenn solch eine ungestüme Metapher stehen bleiben kann, bestürmte sein besonderer Wahnsinn seine allgemeine Verstandeskraft, unteroberte sie und lenkte ihre ganze geballte Geschützeskraft um auf seine eigene irre Zielscheibe, so dass Ahab, weit davon entfernt, seine Kräfte eingebüßt zu haben, zu jenem einen Zwecke nun ein um ein tausendfaches höheres Vermögen besaß, als er jemals bei gesundem Verstand auf irgendeinen vernünftigen Gegenstand verwandt hatte. Dies ist schon viel. Die breitesten, trübsten, tiefsten Seiten Ahabs freilich wurden noch nicht angedeutet. Doch vergebens Tiefgründigkeiten zu verklaren, und alle Wahrheit ist tiefgründig. Weit sind die Windungen noch hinab in die Tiefe von dem Herzstück dieses reich vernieteten Hotel de Cluny aus, wo wir hier stehen. Wie großartig und wunderbar auch immer, verlasst es nunmehr. Und macht euch auf den Weg, ihr edleren, betrübteren Seelen, zu jenen weitläufigen römischen Hallen der Therme, wo tief unter den fantastischen Türmen der Oberwelt des Menschen die Wurzeln seiner Erhabenheit, sein ganzer gräußlicher Wesenskern im bärtigen Staate sitzet. Ein Antiker, begraben unter Antiquitäten und thronend auf Torsos. So verspotten die großen Götter mit einem zerbrochenen Thron jenen gefangenen König. So sitzt er geduldig wie eine Karyatide, auf seine gefrorene Stirne das aufgetürmte Säulengebälk der Jahrhunderte gestützt. Windet euch dort hinab, ihr stolzeren, betrübteren Seelen. Hört ihn an, den stolzen, betrübten König. Die übereinstimmenden Merkmale der einen Sippschaft, ja, gezeugt hat er euch, ihr jungen, verbannten Hoheiten, und von eurem grimmigen Ahnherrn allein wird das alte Staatsgeheimnis herrühren. Dieses nun dämmerte dem Ahab in seinem Herzen, nämlich: alle meine Mittel sind vernunftbegabt, meine Beweggründe und mein Ziel irr. Freilich ohne die Kraft, das Faktum auszulöschen oder zu verändern oder auf Distanz zu halten. Ebenso wusste er, dass er sich vor dem Menschengeschlecht lang verstellt hatte, in mancher Weise es immer noch tat. Doch diese Sache mit seiner Verstellung war nur seiner Wahrnehmungskraft ausgesetzt, nicht seinem Willen unterworfen. Ungeachtet dessen war er in seiner Verstellung so erfolgreich, dass, als er schließlich mit hörnernem Bein an Land trat, kein Mann von Nantucket ihn anders als nur von Natur verhärmt glaubte und verhärmt bis ins Mark bei dem schrecklichen Unglück, welches ihn eingeholt hatte. Ebenso wurde der Bericht vom unleugbaren Fieberwahn zur See allgemein einer verwandten Ursache zugeschrieben und ebenso auch die ganze zusätzliche Verdrießlichkeit, die seither und bis auf den Tag, da er mit der Packwood zur gegenwärtigen Fahrt aufbrach, beständig auf seiner Stirne brütete. Es ist auch nicht so sehr unwahrscheinlich, dass sich die berechnenden Leute jener besonnenen Insel, weit davon entfernt, ihm der dunklen Anzeichen wegen, von welchen berichtet worden, die Tauglichkeit für eine weitere Walfangreise abzusprechen, zu der Ansicht veranlasst fühlten, gerade aus diesen Gründen sei er umso trefflicher befähigt und angereizt, einem so von Ungestüm und Wildheit erfüllten Geschäft wie der blutigen Waljagd nachzugehen. Innen zernagt und außen versenkt, mit den fest eingeschlagenen, erbarmungslosen Fangzähnen irgendeiner unheilbaren, fixen Idee. Gerade so einer, sollte er denn zu finden sein, schien genau der richtige Mann, gegen die entsetzlichste aller Bestien sein Eisen zu schleudern und seine Lanze zu erheben. Oder, wenn er denn aus irgendeinem Grunde dazu körperlich für untauglich gehalten wurde, so schien doch solch ein Alter über alle Maßen befähigt, seine Untergebenen zum Angriff anzuspornen und aufzupeitschen. Christian Brückner las einen Auszug aus Moby Dick von Herman Melville, neu übersetzt von Friedhelm Rathjen. Redaktion Sigrid Wesener. Das Buch und auch das Hörbuch im MP3-Format sind bei 2001 erschienen.